Sie haben es ja mitbekommen, wir haben diese Woche mehrfach drüber geredet. Facebook will einen neuen Dienst auf den Markt schmeißen. Messages heißt er und der soll alles können, sagt Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Messages ist ein Postfach für alles. SMSen können Sie, chatten können Sie, E-Mailen können Sie, all das über ein einziges Postfach. Und außerdem können Sie damit dann auch kommunizieren, wenn Sie Nicht-User sind. Sie als Facebook-User mit Nicht-Usern, Nicht-User mit Facebook-User. Das ging bisher nicht. Außerdem will Facebook dann auch noch eine eigene Mail-Adresse anbieten. Das sieht für mich persönlich alles nach Weltherrschaft aus. Ich spreche dazu mit Jürgen Kuri, Chefredakteur des Computermagazins CT. Herr Kuri, demnächst machen wir dann wahrscheinlich auch noch Bankgeschäfte über Facebook oder male ich zu schwarz? Das wäre natürlich im Sinne von Zuckerberg. Es ist natürlich logisch, dass Mark Zuckerberg das hier irgendwie als die Revolution ausruft. Das würde ich wahrscheinlich an seiner Stelle auch tun, wenn ich in der Sie Position... Sie alter Geldverdiener ja, sind. Ja, genau. Ne? Wenn ich schon eine Firma hätte, dann muss ich natürlich auch gucken, dass die möglichst viel gehypt wird, möglichst viel mit sensationellen Nachrichten in die Medien kommt. Und das klappt bei Zuckerberg ja auch immer wieder, wie er auftritt. Das, was er jetzt vorgestellt hat... Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt die Revolution ist. Es gibt seit Jahren Diskussionen um sogenanntes Unified Messaging. Das heißt, dass man sämtliche Kommunikationskanäle versucht, unter einem Dach zu vereinen, sodass man nicht auf der einen Seite das E-Mail-Programm hat, auf der anderen Seite sein Instant Messaging und dann vielleicht noch ein SMS übers Telefon, sondern dass das alles in einer Inbox läuft. Und das macht Zuckerberg jetzt eben auf Facebook. Alle Facebook-User kriegen so eine sogenannte Social Inbox, wo eben die Kommunikationskanäle, die Facebook anbietet, zusammenlaufen und eben auch möglicherweise E-Mails mit externen Usern ausgetauscht werden kann. Das ist vielleicht für viele Leute ganz praktisch und es soll natürlich auch möglichst viele Leute dazu verleiten, Facebook gar nicht mehr zu verlassen, weil sie einen Facebook alles geboten kriegen. Aber die Revolution ist es erstmal nicht. Es ist erstmal der Schritt natürlich in die Richtung, Leute kommen zu Facebook. So, Herr Kuri, jetzt haben Sie wieder alles auf einmal gemacht. Sie haben mir jetzt schon mal und uns allen schon mal gesagt, dass Facebook will, dass wir Facebook nie wieder verlassen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass Sie das wollen. Was bezwecken Sie sonst noch damit? Es ist halt so, dass Facebook oder Zuckerberg versucht, die Leute dazu zu bringen, dass sie nicht mehr ins Internet gehen, sondern wenn sie den Rechner anschmeißen, dann sind sie in Facebook. Das ist so eine Art Walled Garden, hat man das früher genannt. Ein geschützter Raum im Internet, wo halt alles so läuft, wie Facebook es sich vorstellt, wo halt Facebook-User unter sich sind und dann die Dienste nutzen, die da angeboten werden. Webseiten sind dann im Prinzip außerhalb dieses Walled Gardens, dieses geschützten Raumes und da muss man dann aufpassen. Das ist dann sozusagen das böse Internet. Der Sinn dahinter ist natürlich, dass die Leute auf Facebook bleiben, dass die Daten dann auch da bleiben, dass Facebook alles über seine Nutzer weiß und entsprechend dann auch in seinem geschützten Raum alles entsprechend organisieren kann und dann auch das Geld damit verdienen kann natürlich. Jetzt verstehe ich aber eins nicht. Der Zuckerberg hat ja auch gesagt, dass E-Mail eigentlich tot ist. Ne? Seiner Meinung nach liegt ja die Zukunft bei der Kurznachricht. Dann verstehe ich jetzt nicht, warum er im Rahmen dieses Super-Duper-Pakets auch noch eine eigene Mail-Adresse für die User anbietet. Ja, das ist natürlich etwas widersprüchlich. Grundsätzlich ist es so, dass die E-Mail an Bedeutung verloren hat im Laufe der letzten Jahre. Ein großer Trend geht natürlich in Echtzeitkommunikation. Viele Leute haben sich mit SMS, Instant Messaging, dran gewöhnt. Dazu kommen dann auch die Messaging-Dienste in Social Networks oder über Twitter, die im Prinzip in Echtzeit ablaufen. Das heißt, man kriegt die Information nicht nur in Echtzeit, wie das im Internet inzwischen üblich ist. Ich kann jederzeit sofort erfahren, sondern man reagiert auch in Echtzeit sozusagen darauf. Das ist natürlich was anderes als die E-Mail. Außerdem haben natürlich viele Leute ziemlich schlechte Erfahrungen mit E-Mail. Wenn die Inbox des E-Mail-Programms mit Spam zugestopft wird und man die eigentlich wichtigen Mails nicht mehr findet, dann überlegt man sich, ob nicht was anderes sinnvoll wäre. Und Facebook hat natürlich auch, wenn es die Kontrolle über die Mail-Server hat, wenn sie die unter Facebook betreiben, die größere Möglichkeit, dann auch die Inbox unter Umständen sauber zu halten von solchen unerwünschten Nachrichten. Okay, Herr Kuri, dann hat Facebook alles und auch die ganzen E-Mails. Jetzt frage ich mich, wie funktioniert das denn momentan auf dem deutschen E-Mail-Markt, wo es dieses super Ding von Facebook noch nicht gibt? Das funktioniert ganz normal. Man hat halt seine E-Mail-Account. In der Regel bieten die Provider, über die man sich ins Internet einwählt, E-Mail-Accounts an. Viele Leute gehen dann aber auch zu Anbietern wie GMX oder web.de, die eben eine providerunabhängige E-Mail-Adresse anbieten, die dann auch beim Providerwechsel bestehen bleibt. Das funktioniert für viele relativ gut. Wenn man E-Mail austauschen will, passt das auch weitgehend. Wie gesagt, Aber auch da gibt es eben die Probleme mit Spam, dass man teilweise die wichtigen Nachrichten nicht mehr findet. Da versucht ja zum Beispiel Google gegenzuarbeiten mit ihrer sogenannten Priority Inbox, dass man Mails gewichten kann und dann Google versucht zu entscheiden, welche Mails wirklich wichtig sind, welche nicht so wichtig sind und was Spam ist. Das funktioniert nur halbwegs gut, weil sie eben die gesamten Mailserver nicht unter ihrer Kontrolle haben. Das heißt auch nicht immer kontrollieren können, wer was schickt. Und das versucht Facebook eben in die eigenen geschützten Räume zu ziehen, um dann die bessere Kontrolle drüber zu haben. Das hat ja Google auch schon probiert. Wir hatten ja gerade Google Anfang des Jahres mit Google Buzz. Allerdings andersrum, die sind dann von Gmail rüber zum Social Network und Facebook will es jetzt andersrum machen. Sehen Sie da mehr Chancen für dieses Projekt, für das Facebook-Projekt? Also Facebook hat erstmal natürlich das große Pfund, mit dem es wuchern kann, dass es 500 Millionen Users schon in seinen geschützten Bereichen hat, die dann natürlich ausprobieren werden, wie gut das funktioniert. Während Google sich natürlich erstmal immer in dem öffentlichen Raum Internet bewegt und seine Angebote dort macht und dann gucken muss, ob die Leute das akzeptieren. Buzz ist nicht so unbedingt wirklich gut angekommen bei den Leuten, die sich fragten, ja, was bietet mir das gegenüber Twitter, wo die alle Leute schon sind, die ich kenne und mit denen ich vielleicht über sowas kommunizieren will. Das ist immer die Schwierigkeit, wenn man dann so auftritt im offenen Internet, wie man dann Services anbietet, die dann auch funktionieren. Mhm. Aber der Trend scheint ja eindeutig zu den Echtzeitkisten zu gehen. Da geben Sie offensichtlich Herrn Zuckerberg recht, oder? Ist das die Zukunft der Kommunikation im Internet? Im Moment geht der Trend zur Echtzeitkommunikation. Ob es wirklich die alleinige Zukunft sein wird, das wage ich zu bezweifeln, weil es natürlich nicht immer angebracht ist oder nicht immer gangbar ist, dass ich tatsächlich sofort reagiere, dass ich in Echtzeit kommuniziere, die E-Mail hat eben den Vorteil, dass sie asynchron ist. Ich muss nicht sofort reagieren. Ich kann die auch einen Tag später beantworten und sie funktioniert immer noch. Das heißt, es wird eine Mischform zwischen beiden entstehen, wo eine gemeinsame Inbox eigentlich eine sinnvolle Sache ist. Ob ich die innerhalb dieses Walled Garden Facebook haben will, das ist dann wieder die ganz andere Frage. Aber was kann ich denn als deutsches Unternehmen machen, wenn jetzt der Frontalangriff von Facebook gegen mich gerichtet kommt? Man wird sicher nicht versuchen, das mit den gleichen Mitteln zu beantworten. Also es wäre jetzt sinnlos für einen deutschen E-Mail-Provider zu versuchen zu sagen, ich habe E-Mail, jetzt baue ich mir darum ein Social Network. Man kann versuchen, zusätzliche Dienste anzubieten. Man kann auch versuchen, verschiedene Kommunikationskanäle in dem eigenen E-Mail-System zu integrieren, die aber jeweils offen sind, dass man zum Beispiel versucht, Twitter-Mails, Twitter-Nachrichten zu integrieren oder auch Nachrichten aus anderen Social Networks. Das heißt, der sinnvolle Weg wäre einfach, um Facebook rumzugehen und zu sagen, lass die mal machen, wir gehen unseren eigenen Weg, wir versuchen das, was die Leute haben wollen, Echtzeitkommunikation und E-Mail unter unserem Dach zusammenzubringen. Jetzt gibt es aber auch Leute wie mich, die überhaupt gar nichts wollen, weder Facebook noch Messages. Können die sich überhaupt jetzt dagegen wehren? Ich werde ja nicht mehr zu einer Party eingeladen, wenn ich gar nicht mitbekomme, dass die Party ausgeschrieben ist auf Facebook. Was soll ich tun? Da kann man sich schlecht gegen wehren, wenn Leute tatsächlich so drauf sind, dass sie sagen, ich mache meine Party-Einladung nur unter Facebook. Dann kommen halt Leute außerhalb von Facebook nicht dran. Das kann man sich schlecht gegen wehren. Es wäre aber auch für die Leute, die auf Facebook sind, ein ziemlich blödes Ding, wenn sie tatsächlich sich nur darauf verlassen, dass sie innerhalb Facebook kommunizieren. Das hat schon bei AOL damals nicht funktioniert, die das versucht haben. Und es wird auch in Zukunft wahrscheinlich nicht funktionieren. Herr Kuri, Sie brechen mir das Herz. Aber es macht nichts. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Jürgen Kuri, Chefredakteur des Computermagazins CT. Wir haben gesprochen über Messages, den neuen Dienst von Facebook, der demnächst dann auf den Markt geschmissen werden soll. Ein Postfach, das alles möglich machen soll. SMS, Chatten, Mailen. Nur zum Klo gehen müssen Sie dann noch selber, vermutlich.